schlimmer wie es war. Wir kamen immer im Mob und die Geschichten von damals verbinden uns noch. Wir wollten früher hier weg, um auf große Fahrten zu gehen. Und damals geht ich zusammen die Nacht und die Tage durchlebt. Ja, die Stadt unser Spielplatz, für uns gab's kein Problem. Damals waren Text von dieser Crew in jeder Straße zu sehen. Heute ist egal wohin und welche Wege ich gehe. Ich weiß, dass ich daheim bin, wenn ich von weitem die Stadt mit ihren Lichtern so sehe. Kann es sein, dass es mich einnimmt? Ich mach die Augen kurz zu, nur um sicher zu gehen. Stürz mich hinein und lass mich treiben. Durch die Straßen der Stadt an bekannten Ecken vorbei. Und ich weiß, dass ich daheim bin. Hätt nicht gedacht, dass ich's mal schaffe zu wohnen. Jetzt lauf ich zu mir nach Haus, durch die Stadt mit dem Dom. Auf lauter bekannte Gesichter, die damals in dem Kaff, wo ich Graffitis malte, über die ich heute noch lach. Radio Funkwerk auf 96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar. Du hörst Radio Frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio Frei. Reibungspunkt. Politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Aus deiner Hand. Christoph von Funkwerk. Hallo und herzlich willkommen bei Reibungspunkte, eurem politischen Magazin des Vertrauens. Im Studio sind Jule, der Andreas, der Stefan und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Wir haben heute aufregende Themen, möchte ich sagen. Zum einen beschäftigt uns das Thema Polizeigewalt ganz ausführlich, dann brandaktuell über den Prozess vorm Amtsgericht letzte Woche hier in Erfurt zur Besetzung des Keglerheims hatten wir einen Interviewgast zu Besuch. Ja, und damit war es, also am Ende, wenn wir noch Zeit haben, kommt vielleicht die Antifa-News. Und was man vielleicht noch so sagen könnte, ist, dass wir uns wieder mit Amnesty International auseinandersetzen und mit deren Berichten über Polizeigewalt und Kennzeichnungspflicht und deren Kampagne dazu. Aber erstmal können wir weitermachen mit NOE und Zeichen der Zeit. Ja, wie schon vorhin angekündigt, sprechen wir heute über den Bericht von Amnesty über Polizeigewalt und die Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Radio Lora sprach damit sprach mit Diana Engel von Amnesty. Das ist eine Expertin für rechtswidrige Polizeigewalt und sie geht dabei auf die Forderungen ein von Amnesty. Amnesty International fordert vor allem deswegen eine individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamten, weil eben viele Vorwürfe von Misshandlungen, über die wir erfahren haben, die wir recherchiert haben, nicht aufgeklärt werden konnten, weil es eben keine Kennzeichnung gab oder beziehungsweise deswegen nicht aufgeklärt worden, weil eine individuelle Identifikation der mutmaßlichen Täter eben nicht möglich war. Um in Zukunft ja eine solche zu erlauben und eben ja Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt aufklären zu können, denken wir, dass es eben ein ganz wichtiger Schritt wäre, eine individuelle Kennzeichnung einzuführen. Sie haben gesagt, Sie haben da einige Fälle recherchiert. Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wo es denn wirklich dazu gekommen ist, dass Polizisten letztlich straffrei ausgingen, weil sie einfach nicht ermittelt werden konnten? Ja, nun ja, also ob es in diesen Fällen wirklich zu rechtswidriger Polizeigewalt gekommen ist, kann man nicht immer hundertprozentig sagen, aber es ist natürlich so, dass in Verdachtsfällen ermittelt werden muss. Und da war es zum Beispiel so, dass in einem Fall auf der Demonstration in Heiligendamm zum G8-Gipfel hat eine Journalistin, Fotografin angegeben, dass sie geschlagen worden ist von Polizeibeamten und die unverhältnismäßig Gewalt angewendet haben. Sie hat davon auch Fotos gemacht von der Situation, aber letztlich konnten die mutmaßlichen Täter nicht identifiziert werden. Und es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass in einem solchen Fall zum Beispiel eine individuelle Kennzeichnung zumindest dafür zugeführt hätte, dass Verdächtige hätten ermittelt werden können. Oder zum Beispiel in Berlin gab es einen Fall, da ist in einer Diskothek eine Durchsuchung vorgenommen worden, weil man dort Hooligans vermutet hat und das ist eindeutig zu unverhältnismäßiger Gewaltanwendung gekommen. Aber es konnte eben Verstöße nicht einzelnen Beamten zugeordnet werden. Also ich würde auch nochmal das Beispiel mit den Demos oder mit den Protesten gegen den G8-Gipfel war das ja damals aufgreifen. Und die Polizisten sind ja auch wirklich so vermummt, würde ich sie mal bezeichnen, und so ausgerüstet, dass man wirklich nicht erkennen kann und kaum die Gesichter erkennen kann, wenn sie denn im Einsatz sind. Jetzt wäre da meine Frage, hat denn die Gewalt, die vom Polizisten ausgeht oder die vermutete Gewalt, man weiß es ja nicht so genau, hat das zugenommen, diese Anlässe, und war das vielleicht der Anlass, dass Amnesty jetzt dieses Thema aufgreift? Nein, das können wir nicht so sagen. Das ist leider so, dass es dazu noch keine umfassenden Statistiken gibt, beziehungsweise insbesondere in der Vergangenheit nicht gegeben hat, wie hoch das Ausmaß rechtswidriger Polizeigewalt wirklich ist. Und deswegen kann man da Vergleiche nicht unbedingt anstellen. Und es ist auch so, dass man sagen muss, dass die große Mehrheit der Polizisten und Polizistinnen ihrer Aufgabe schon auf rechtmäßige Weise nachkommt. Deswegen wollen wir da gar nicht sagen, es hat zugenommen, aber es gibt nun mal schwarze Schafe, es gibt Fälle von rechtswidriger Gewaltanwendung und die müssen dann auch korrekt aufgeklärt werden. Aber dann wäre da meine nächste Frage, warum weigert sich dann die Polizei und auch die verantwortlichen Innenpolitiker so standhaft, dass Polizisten, wenn sie Straftaten begangen haben, auch ermittelt werden können? Das muss doch eigentlich im Interesse der Polizei sein. Und Sie haben gesagt, die große Mehrheit der Polizisten arbeitet vollkommen tadellos. Aber es muss doch im Interesse der Polizei sein, eben genau diese Schläger und diese Gewalttäter in ihren Reihen zu ermitteln. Welche Begründung kommt denn da von der Polizei? Ja, das würden wir auch denken. Die Begründung lautet oft, dass Beamte dann Gefährdungen ausgesetzt werden oder auch die Familien von Polizeibeamten zum Beispiel zu Hause aufgesucht werden, identifiziert werden könnten, wobei man da sagen muss, dass es ja keine namentliche Kennzeichnung unbedingt notwendig ist. Und wenn es Sicherheitsbedenken gibt, entweder zum Beispiel bei Einsätzen, bei Großdemonstrationen etc., dann könnte zum Beispiel auch eine individuell vergebene Nummer, die gegebenenfalls auch gewechselt wird, eine individuelle Identifikation ermöglichen. Also dieses Gefährdungsargument sehen wir deswegen so nicht. Ja, aber auch dieses Gefährdungsargument, auch wenn es denn stimmt, kann es ja nicht sein, dass man Straftäter deswegen einfach ungeschoren lässt. Richtig, obwohl natürlich schon für die Sicherheit der Beamten gesorgt werden muss, aber wie gesagt, das wäre ja möglich. Dann ist noch ein Argument, das ja oft gesagt wird, die Beamten wären dann einer Fülle von ungerechtfertigten Vorwürfen ausgesetzt. Jedoch hat zum Beispiel in England nach der Einführung der Kennzeichnungspflicht im Großraum London ungerechtfertigte Vorwürfe nicht zugenommen und es ist auch keine Gefährdung von Beamten festgestellt worden, weswegen man da sagen muss, dass das also nur ein Scheinargument ist. Also es funktioniert in anderen Ländern durchaus. Wie schaut es denn da aus? Gibt es vielleicht schon in Bundesländern, in vereinzelten vielleicht schon Ideen oder vielleicht gibt es schon die Kennzeichnungspflicht dort? Also in Berlin ist gerade auch wegen dieses Vorfalls in der Diskothek eine Kennzeichnungspflicht mit Nummern für das Spezialeinsatzkommando eingeführt worden. Und da sind also keine negativen Erfahrungen gemacht worden. Sonst gibt es das auf Landesebene noch nicht flächendeckend, aber es gibt in Berlin derzeit eine Initiative zur Einführung der Kennzeichnungspflicht und auch in Brandenburg ist das geplant. Das war das Interview mit Diana Engel und das Interview haben wir übernommen von Radio Lora aus München. Bei Diana Engel muss man halt schon sagen, dass sie für Amnesty aktiv ist und damit vielleicht schon eine andere Perspektive hat, als man das als Kommunistin oder Anarchistin hat. Das heißt, wenn man sieht, dass Polizei ja schon irgendwie ganz einfach Teil eines gewissen Unterdrückungsapparates ist und halt schon so zu diesem ganzen Konglomerat von Staat, Nation, Kapital irgendwie dazugehört, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen schwierig zu sagen, dass die meisten Polizistinnen und Polizisten einfach nur so schon okay ihren Job machen und dass nur ein paar einzelne schwarze Schafe wären. Sondern das dürfte wohl eher auch mit dem grundsätzlichen Prinzip der staatlichen Gewaltmonopols übereinstimmen. Irgendwann vor ein paar Jahren hat sich da so eine, holperige Deutschpunk-Kapelle aus Erfurt auch schon seinen Teil dazu gedacht. Der klingt so. Mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist voller Land, vor auf den anderen Schiff. Ich bin ein Polizist mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist voller Land, vor auf den anderen Schiff. Ich bin ein Polizist. Jeden Tag im Dienst, nie in Zeit blau, das sei ja auch ein Ding, ich bin doch keine SDV. Jeden Tag im Dienst, nie in Zeit blau, das sei ja auch ein Ding, ich bin doch keine SDV. Mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den Anarchist. Ich bin ein Polizist mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den Anarchist. Ich bin ein Polizist. Deutsche Härte wurde uns angeboren, ohne solche wie uns wird Deutschland nicht verloren. Deutsche Härte wurde uns angeboren, ohne solche wie uns wird Deutschland nicht verloren. Mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den Anarchist. Ich bin ein Polizist mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den Anarchist. Ich bin ein Polizist. Ja. Ordnung und Sicherheit, das herrscht im System. Ja. Fascher, Punks und Hippies sind nur unbequem. Drum nehme ich meine Bummi und schlage kräftig rein. Dann tritt in die Eier und nimm mal in die Fresse rein. Mit dem Knüppel in der Hand, der Tisch ist voller Land, drauf den anderen Schiff. Ich bin ein Polizist mit dem Knüppel in der Hand. Drauf den anderen Schiff, ich bin ein Polizist. Da wundere ich mich doch, dass man so schlecht über mich spricht. Ich krieg's doch bezahlt, ich tu nur meine Pflicht. Da wundere ich mich doch, dass man so schlecht über mich spricht. Ich krieg's doch bezahlt, ich tu nur meine Pflicht. Mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den ich bin ein Polizist. Mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den ich bin ein Polizist. Mit dem Knüppel in der Hand, der Fisch ist vor der Land, drauf den ich bin ein Polizist. Mit dem Knüppel in der Hand. If you try to take away, fuck you. If you try to pull it, fuck you. And if you have to say, fuck you. You will never take away, fuck you. Nobody can say the fact you think about saving you. So I've never laid an honest way to this way to be here. Now it's time to say that, yeah. So you will never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never ist eine Polizeipraxis, die sich... Ja, wir machen weiter mit der Polizeigewalt und Radio Lora scheint sich damit gerade ziemlich intensiv auseinanderzusetzen und hat noch einen zweiten Beitrag dazu zur Verfügung gestellt. Und zwar geht es dabei um eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes und das Berliner Verwaltungsgericht verbietet das polizeiliche Filmen friedlicher Demonstrationen. Dazu gibt es ein Interview von Radio Lora mit Ulrike Donath von der Bürgerrechtsvereinigung Humanistische Union zum Thema das Filmen friedlicher Demonstrationen. Das ist eine Polizeipraxis, die sich bundesweit eingebürgert hat und die Polizei hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Allerdings muss man sagen, dass die Rechtsgrundlagen in Bayern und in Berlin verschieden sind. Das ist Landesrecht. In Berlin gilt das alte Versammlungsgesetz. In Bayern gibt es ja dieses unselige neue Versammlungsgesetz, das noch vor dem Verfassungsgericht geprüft wird. Dort hat das Versammlungsgesetz sieht dort sehr weitgehende Möglichkeiten zum Filmen von Versammlungen vor und das Bundesverfassungsgericht hat die teilweise im Eilverfahren eingeschränkt. In Berlin gilt das alte Versammlungsgesetz und damit gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage gegen friedliche Demonstrationen mit Videografieren vorzugehen. Es gibt also in Berlin überhaupt keine Rechtsgrundlage für die Polizei, dass sie friedliche Demonstrationsteilnehmer abfilmt. Warum freut Sie dieses Urteil noch? Es ist eine bundesweit übliche rechtswidrige und verfassungswidrige Polizeipraxis, die friedliche Demonstranten einschüchtert, ihre Rechte wahrzunehmen. Man muss dazu sagen, die Tatsache, dass eine Kamera auf Demonstranten gehalten wird, bedeutet bei den heutigen technischen Möglichkeiten ja nicht allein Übersichtsaufnahmen, wie die Polizei behauptet, sondern man kann jeden Teilnehmer anzoomen. Und ob das nur nach dem Kameramonitorprinzip passiert, der Polizeieinsatzleiter in seinem Kämmerchen schaut da drauf und guckt, wer ihm am besten gefällt, oder ob dort auch was abgespeichert oder abgeglichen wird, kann man ja nicht wissen in dem Moment, wo man die Kamera sieht. Das Verwaltungsgericht sagt zu Recht, das Bundesverfassungsgericht übrigens auch, wenn man damit rechnen muss, auf einer Demonstration erfasst, katalogisiert, beobachtet, gefilmt, möglicherweise gespeichert zu werden, kann das dazu führen, dass man das Grundrecht überhaupt nicht mehr wahrnimmt, weil man eben gerade diese Überwachung nicht möchte. Und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ein prinzipiell staatsfeindliches, unreglementiertes Grundrecht. Diese Freiheit ist, solange man friedlich demonstriert, uneingeschränkt gewährleistet und sie greift eben höher als Polizeiwünsche. Was war denn eigentlich der Anlass? Warum ist es überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Der Anlass war die wunderbare Anti-Atom-Demo am 5. September letzten Jahres, die Renaissance der Anti-AKW-Bewegung in Berlin. Die Bauern aus dem Wendland hatten mehrere Tage einen Trek gemacht nach Berlin. Und sie wurden dann empfangen von Menschen, die per Bus und Bahn anreisten. Und dieser Demonstrationszug, der dann vom Hauptbahnhof abgeholt wurde von einem Teil dieser Trecker-Demonstration, wurde von Anfang an, obwohl alles friedlich war, von Anfang an beobachtet von einem Kamerawagen mit mehreren Kameras auf dem Dach. Und der Kläger waren zum einen die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die den Treck mitorganisiert hatte und die Großdemo mitorganisiert hatte, und zum anderen ein Demonstrant, der das wahrgenommen hat und dann die Polizei gefragt hat, was machen Sie hier? Hier ist doch gar nichts los, ich will nicht gefilmt werden. Und da hat die Polizei gesagt, wir machen nur Übersichtsaufnahmen. Und dieser Wagen fuhr die ganze Zeit der Demonstration vorneweg, filmte die ersten Reihen, aber auch so mit einem Rüssel oben drüber, also alles dahinter. Und es stand die ganze Zeit neben der Bühne am Brandenburger Tor und hat während der Abschlusskundgebung alles gefilmt. Und das ist natürlich etwas, dafür gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage, weder im Polizeirecht noch im Versammlungsrecht, was hier ja vorgeht. Das ist in Bayern leicht abweichend, aber die Argumentation, dass es in die Versammlungsfreiheit eingreift und dass die Versammlungsfreiheit einfach weil sie verfassungsrechtlich garantiert ist, höherwertig ist als irgendeine polizeiliche, einfach gesetzliche Klausel des Landesrechts. Das ist unstreitig so, dass ich denke, auch für Bayern muss das die Auswirkung haben, dass Bayern sich doch nochmal ernsthaft überlegt, ob es denn wirklich notwendig ist, bei Großdemonstrationen Übersichtsaufnahmen zu fertigen. Denn bei den technischen Gegebenheiten kann man nicht mehr unterscheiden, sind es Übersichtsaufnahmen oder sind es Einzelaufnahmen. Jeder von uns kennt Google Earth und da kann man wirklich runterzoomen auf eine Auflösung. Da kann man ja sehen, wer da oben auf dem Dach liegt. Ja. Und wenn man das bei einer Demo mal sich vorstellt, da fährt ein Wagen vorne weg. Zoomen kann man dort jeden. Man kann gucken, wer die schönsten Beine hat. Man kann gucken, wer sich am Ohr kratzt. Man kann aber auch gucken, wer jubelt oder Bu ruft. Und das ist eine staatliche Beobachtung von kollektiver Meinungsäußerin, die das Grundgesetz einfach nicht zulässt. Wie müssten denn jetzt Initiativen, die das abschaffen wollen, dieses Filmen auch für Bayern, die jetzt zum Beispiel nicht mehr wollen, dass bei den nächsten Demonstrationen gegen die NATO-Sicherheitskonferenz im Februar in München, dass da die Polizei wieder ihre Kameras auspackt? Was muss da passieren? Also man muss einen Unterschied machen. Dies war eine zu erwarten friedliche Demonstration. Das Verwaltungsgericht hat sich nicht dazu geäußert, ob die Situation anders wäre, wenn mit Straftaten oder Gewalttaten zu rechnen ist. Dazu kann und will ich auch nichts sagen. Ich bin bei der Münchner Sicherheitskonferenz bisher nicht dabei gewesen. Dazu kann ich nichts sagen. Aber bei allen friedlichen Demonstrationen ist es nach wie vor angezeigt, hinzugehen, zu sagen, schalten Sie die Kamera aus, das dürfen Sie nicht. Auch wenn es jetzt das Berliner Verwaltungsgericht war, zu einer Berliner Rechtssituation und in Bayern die Rechtslage leicht abweichend ist, ist es doch so, dass jeder Demonstrant einer Demonstration ohne Vorfälle hingehen kann und soll und sagen, ich will nicht gefilmt werden, schalten Sie das ab. Und ob man sich dann im Einzelfall, so wie unsere Kläger hier dann bei Gericht dagegen wehrt, das muss man im Einzelfall beurteilen. Und da würde ich einfach empfehlen, sich dann an die örtlichen Anwälte zu wenden, die versammlungsrechtliche Erfahrung haben. Vielleicht auch noch eine Frage zur Sicherheitskonferenz nachgeschoben. Wer stellt denn fest, ob eine Demonstration, ob man da Gewalt erwarten kann oder nicht? Also wer legt das fest? Da sprechen Sie das schwierige Thema der polizeilichen Gefahrenprognosen an. Die Polizei muss tatsächliche Anhaltspunkte haben, die muss sie auch belegen, dass solche Gefahren unmittelbar bevorstehen oder schon eingetreten sind. Das ist im Einzelfall ein wirklich juristisch stark umstrittenes Thema und das letztendlich entscheidet sich das danach, wer was beweisen kann. Deswegen sage ich, man muss sich das dann im Einzelfall betrachten, ob eine Klage Sinn macht. Das kann man abstrakt leider nicht beurteilen. We'll be right back. strömt in mich ein, es bricht aus mir aus. Peinlich, doch sprichst du vor der Seele. Schleichend werden wir privat. Schleichend in jedem Ort. Schleichend bleibt was hängen. Schleichend verloren. Man zieht mich von oben, ich halte mich unten fest. 20 Panzer, 20 Pferde auf jeder Seite. Ich suche ein Beil, ich finde ein Beil und ich hacke mir den oberen Arm ab. Gerettet! Still! Letztes Jahr im November wurde nach mehrmonatiger stiller Besetzung die Besetzung des Keglerheims im Steigerwald bekannt gegeben. An diesem Tag befanden sich 24 Personen im Haus, als die Polizei einrückte, um die Besetzung zu beenden. Vier dieser Personen haben im Nachhinein einen Prozess bekommen. Eine der Personen, Jessie, haben wir heute Abend hier und wollen uns mit ihr über ihren Prozess und die Anklage unterhalten. Was ist denn nach dem 22. November letzten Jahres passiert? Ja, ich war eben eine der vier Personen, die ihr Post nach Hause bekam, mit der Anklageschrift Hausfriedensbruch. Was hast du dann gemacht? Ich habe mich mit der Roten Hilfe in Verbindung gesetzt und mit den drei weiteren, die mit auf der Anklage drauf standen. Und dann haben wir uns eben getroffen und über das weitere Verfahren unterhalten und beraten. Ja, wir haben, jeweils hat jeder einen Anwalt bekommen. Wir haben uns auf den Prozess vorbereitet, zusammen mit der Roten Hilfe. Und ja, die Rote Hilfe hat uns in allen unterstützt, auch beim Prozesstag. Hm. Und inwiefern? Also was habt ihr zum Beispiel beim Prozesstag gemacht? Also es kamen viele Leute, also über 20 Leute kamen mit an den Tag. Ja. Und es war gut? Das war sehr gut, sehr beruhigend. Genau, und inwiefern habt ihr euch auf den Prozess vorbereitet? Also was habt ihr da beredet und dann beschlossen für euch? Dass wir die Aussage verweigern werden und einen politischen Prozess führen werden. Was bedeutet politischer Prozess in dem Zusammenhang? Dass wir keine Aussage tätigen und ein politisches Statement vorlesen. Das war Jessie. Vielen Dank für das Interview. Und dieses Statement haben wir im Anschluss auch nochmal für euch hier live zum Nachhören, für all jene, die am Prozesstag nicht dabei sein konnten und die Leute unterstützen. Für alle anderen, denen es vielleicht ähnlich geht, die auf einmal Post von der Staatsanwaltschaft nach Hause bekommen haben, weil sie sich an politischen Aktionen beteiligt haben, ist am 12. August die nächste Anlaufstelle der Roten Hilfe hier in Erfurt im Filler hinter dem Verdi-Gebäude in der Schillerstraße um 18.30 Uhr. We'll be right back. Wie schön wäre es jetzt, im selbstverwalteten Zentrum in Erfurt zu sitzen und eine Tasse Tee zu trinken, werden sich heute die meisten in diesem Gerichtssaal denken. Doch sieht die Realität anders aus. Weil wir und viele andere sich einsetzten für ein neues, unkommerzielles, kulturelles und politisches Zentrum, müssen wir uns heute vor diesem Gericht verantworten. Für eine legitime, notwendige und selbstbestimmte Tat. Seit dem 16. April 2009 fehlt uns in Erfurt ein solches Zentrum, in dem Menschen sich selbstbestimmt und frei entfalten können. Freiräume, die frei von jeglicher Diskriminierung wie Antisemitismus, Sexismus, Rassismus, Homophobie und anderen Widerlichkeiten sind. In der Zeit nach der Räumung des Topf- und Söhne-Geländes wurde immer wieder versucht, ein neues selbstverwaltendes Zentrum zu erschaffen. Dafür wurden immer zerfallene und jahrelang ungenutzte Gebäude besetzt. Trotzdem kam es kurz nach der Bekanntgabe der Besetzung immer wieder zu Räumungen. Die Begründung hierfür lautet, dass der Eigentümer diesen nicht duldet. Doch was ist Eigentum? Eigentum beschreibt im kapitalistischen System das Verfügungsrecht über eine Sache oder Gegenstand, wobei infolgedessen es egal ist, ob Mensch diese Sache oder Gegenstand benutzt oder nicht. Um teilweise etwas der kapitalistischen Verwertungslogik entgegenzusetzen, entschlossen wir uns, das leerstehende Kegelheim zu besetzen, um dort unsere Vorstellungen wenigstens ein Stück weit mit anderen verwirklichen zu können. Die uns allen aufgezwungene und letztlich mit Staatsgewalt durchgesetzte Eigentumsverordnung sah es aber anders vor. Und so wurde das Projekt von einem Großaufgebot der Polizei geräumt. Gerade in einer Touristenstadt wie Erfurt wollen wir aber wahrgenommen werden, um unsere Vorstellung eines besseren Lebens zu vermitteln. Dazu gehören nach unserer Ansicht Projekte, in denen Menschen wohnen und leben können. Dazu gehört eine Küche für alle oder eine Möglichkeit, fernab der Verfolgung durch Ordnungshüter und kreativ sein zu können. All das ist kein Hobby, kein sozialer Dienst an der Volksgemeinschaft, sondern eine politische Entscheidung. Verbote werden daran nichts ändern. Ob wir oder andere spielt keine Rolle. Wir bleiben alle. Jesus, mein Freund, aus meinem Brain. Yes, Gott! Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel und für die Pubertät. Im Zweifel gegen Zweisamkeit und Normativität. Im Zweifel für den Zweifel und gegen allen Zwang. Im Zweifel für den Teufel und den zügellosen Drang. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen. Bleiern wird mir meine Zeit und doch muss ich erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für Verzärtelung und für meinen Knacks. Für die äußerste Zerbrechlichkeit, für einen Willen wie aus Wachs. Im Zweifel für die Zwitterwesen aus weit entfernten Sphären. Im Zweifel fürs Erzittern beim Anblick der Chimären. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen. Bleiern wird mir meine Zeit, mir bleibt noch zu erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Zweifel und die Unfassbarkeit, für die innere Zerknirschung, wenn man die Zähne zeigt. Im Zweifel fürs Zusammenklappen vor gesamtem Saal. Mein Leben wird Zerrüttung, meine Existenzskandal. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen. Bleiern wird mir meine Zeit und doch muss ich erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. So, wir haben da hier noch ein paar Veranstaltungstipps für den kommenden Monat. Und zwar wäre am 7. August auf dem Wagenplatz ein Wagenplatzfest. Dort finden verschiedene Da ist verschiedene Musik, also eher im Elektrolastik, würde ich sagen. Verschiedene Vorträge und wer das möchte, einfach gemütliches Abhängen an der Feuertonne, wie damals im besetzten Haus. Mit Knüppelbrot und Stockteig oder so ähnlich. Und ansonsten möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass wir hier bei Reibungspunkte auch so eine neue Rubrik einführen möchten. Und zwar mehr mit Beteiligung von euch. Wir möchten gerne eure Musik spielen. Also ihr könnt euch gerne hier was wünschen und dazu entweder eine Mail schreiben an reibungspunkt@lavabit.com und Lavabit mit V und einem T am Ende. Oder auch über unseren Jabber-Account könnt ihr euch dann live dazuschalten auf Sendung. Und der Jabber-Account ist zu erreichen unter reibungspunkt.jabber.ccc.de, also beim Chaos Computer Club angesiedelt. Genau, und damit möchten wir weitermachen mit netter Musik. Ja, jetzt noch nur das, was wir wollen, aber demnächst auch das, was ihr möchtet. Und wie gesagt, über die angekündigten Wege könnt ihr uns erreichen. Dann... Was liegt da herum? Wem gehört das alles an seinem Platz? Aber schnell. Socken ab in den Schrank ganz unten, denn Saugstall macht komplett. Ist nicht wahr. Insta sauber, so wie beim Nachbarn. Schuhe immer brav ins Schuhregal. Wie findest du den neuen Spülplan? Schau, heute bist du dran. Ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Ich würde so gern meine Ruhe haben, wenn ich heimkomme. Ja, genau. Bist du schlau? Ja, genau. So, du fliegst raus. Zieh dich aus. Du bist raus. Das ist mein Haus. Also raus. Zieh dich aus. Ich schmeiß dich raus. Spinn dich aus. Alles Sau. Ich halt dich aus. Du bist raus. Zieh dich aus. Schaden.